Wutpilger-Streifzüge. Fragmente aus Politik und Kultur. Herzlich willkommen zur Oktoberausgabe der Sendereihe Wutpilger-Streifzüge. Ich begrüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Korax in Halle, von Radio Lotte in Weimar und vom FSK in Hamburg. 100 Jahre Oktoberrevolution, das ist derzeit ein Anlass für das bürgerliche Bewusstsein, über die Widersprüche des Revolutionsprojekts zu rätseln. Überall im Feuilleton, im Rundfunk und Fernsehen taucht dieses Thema auf. Kunst, Spektakel und Revolution, das ist der Titel einer Veranstaltungsreihe, die sich schon seit 2009 mit den Fragen der Revolution beschäftigt. Insbesondere mit dem Verhältnis von Ästhetik und Gesellschaftskritik. Diese Veranstaltungsreihe findet zurzeit in Weimar statt und begleitet dort die aktuelle Ausstellung in der ACC-Galerie Weimar, eine Ausstellung, die da unter dem Titel steht »Eine Romanze mit der Revolution«. Die Sendereihe Wutpilger Streifzüge hat sich vorgenommen, die Veranstaltungsreihe Kunst, Spektakel und Revolution zu begleiten und die Vortragenden dieser Reihe nach ihrer Perspektive auf die Revolution zu befragen. Ganz unsentimentalisch soll es da um die Politisierung und Hintergründe von Intellektuellen gehen, für die eine Auseinandersetzung mit Revolution mehr bedeutet als ein konsequenzloses Gedankenspiel. Und was das Metier gebietet, es soll natürlich auch um das Verhältnis von Kunst und Revolution gehen. Am 21. September hat im Rahmen der Reihe Kunst, Spektakel und Revolution Nikolai Bersarin einen Vortrag gehalten. Vom prophetischen Schrecken der Revolution, Franz Kafkas Schreiben in seinem Roman Der Prozess, das war der Titel dieses Vortrags. Nikolai Bersarin hat in den 80er Jahren in Hamburg gelebt, inzwischen lebt er in Berlin, ist dort beruflich tätig im Verlagswesen und er betreibt einen Blog, bersarin.wordpress.com. Dort veröffentlicht er immer wieder Texte über Literatur, Kunst und Beobachtungen der Gegenwart. Nach seinem Vortrag in Weimar habe ich mich mit Bersarin getroffen und mit ihm über die Revolution gesprochen. Dieses Gespräch hört ihr in der kommenden Stunde. Am Mikrofon begrüßt euch Lukas Hohlfeld. Ich sitze hier im ACC-Café, sitze davor zusammen mit Bersarin, einen Tag nach seinem Vortrag über den prophetischen Schrecken der Revolution, über Franz Kafka im Rahmen der Reihe Kunst, Spektakel und Revolution. Und ich habe mir für diese Veranstaltungsreihe diesmal auch so ein bisschen vorgenommen, eine Gesprächsreihe zu führen mit den Leuten, die beteiligt sind an der Veranstaltungsreihe. Zum einen, um so ein bisschen rauszufinden, wo kommen eigentlich die Leute her, die irgendwie hier teilnehmen an dieser Veranstaltungsreihe und wie sind sie eigentlich zu dem gekommen, was sie hier auch mit beitragen. Und auf der anderen Seite würde ich eben gerne versuchen, einen Bezug herzustellen zu den Begriffen, die in dem Titel dieser Veranstaltungsreihe auftauchen, Kunst, Spektakel und Revolution. Also was erhofft man sich oder was hat man für eine Verbindung eigentlich zu Kunst und Ästhetik und auf der anderen Seite, was hat das mit Revolutionen zu tun oder welche Beziehungen hat man dazu? Und Bersarin, für mich ist das, glaube ich, sozusagen ein bisschen eine andere Gesprächssituation als bei vielen anderen Leuten, die hier referieren bei dieser Veranstaltungsreihe. Deswegen will ich dich eigentlich kaum sowas wie einer linken Szene zuordnen würde. Und umso interessanter finde ich das dann aber eben rauszufinden, wenn man deinen Blog liest, dann sind das auf jeden Fall Texte, wo man merkt, da ist eine politische Motivation dahinter. Da hat jemand den Anspruch einer Gesellschaftskritik. Deswegen würde ich dich gerne fragen, aus was für politischen Zusammenhängen kommst du eigentlich her oder wo hast du dich politisiert? Das erstmal als Frage. Also angefangen hat es eigentlich, da gibt es ein ganz klares Ereignis, das war 1980 und zwar als Franz Josef Strauß als Kanzler kandidierte und das war die Stopp-Strauß-Demo in Hamburg im September. Ich weiß es noch ganz genau, da kam Olaf Ritzmann ums Leben, wurde von der Polizei vor die S-Bahn getrieben und das war für mich schon ein Anlass, mich auch zu radikalisieren, aber doch nuanciert zu sagen, dass ich bei diesen linken Demonstrationen mit teilnehme. Ich habe gerade konkret gelesen, Titanic aus, ist auch die Ecke, aus der ich herkomme, also die neue Frankfurter Schule, diesen Humor auch, den ich heute bei manchen Linken durch ihre Rigidität auch vermisse. Also das ist im Grunde so ganz grob gesagt meine Sozialisation der frühen 80er Jahre. Und ich war auf vielen Demos auch zu dieser Zeit in Hamburg, zu allen möglichen Anlässen, auch als dann Innenminister Friedrich Zimmermann, Anti-Zimmermann-Demo und auch mit immer auch im schwarzen Block mit drin, weil es dort ja die beste Musik gab und es nicht so dogmatisch war. Die DKP, SDAJ, da liefen dann 20 Leute und jeder hat 3 Fahnen in der Hand gehabt, damit es nach Masse aussieht. Das war mir nichts und auch dieser Bezug zur DDR, diese Glorifizierung, das war für mich genauso wenig handhabbar und gut. Also von daher war es dann eher so eine, sag mal, autonome oder freigeistige Linke, der ich mich eher damals zugerechnet habe. Das heißt, du bist in den 80er Jahren ein Stück weit mit der linken autonomen Szene quasi gegangen. Wie würdest du diesen Weg beschreiben? Was hattest du für ein Verhältnis zu dieser Szene? Wie hat sich das vielleicht auch dann weiterentwickelt? Also das Verhältnis ist eher das eines Zuschauers, eines Beobachters. Ich habe nicht aktiv jetzt an Straßenschlachten oder auch an Aktionen teilgenommen. Ich war zwar immer mittendrin, eben auch weil ich fotografiert habe. Das ist eben für mich so ein Hintergrund gewesen. Und durch die Fotografie ergibt sich immer auch eine Beobachterposition. Und irgendwann habe ich gemerkt, ohne Presseausweis kommst du nicht besonders weit, wenn du genauso aussiehst wie die Autonomen. Also habe ich eben aufgehört, mich schwarz zu kleiden. Und ich habe auch gedacht, naja, es ist unklug, halt mit einem schwarzen Vermummung rumzulaufen. So macht man keine Fotos und so kommt man nicht hinter die Polizeiketten. Und so wurde ich halt immer mehr auch zum Beobachter dieser Aktionen. Für mich so ein Initial auch, das war die Anti-AKW-Demo, ich glaube 82, 82, weiß nicht mehr genau wann, als die Innenminister von Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg im Gewerkschaftshaus in Hamburg getagt haben über die AKWs Bruckdorf, Krümmel, in Niedersachsen bei Stade das AKW und es gab einen ungeheuer großen Protest, das ging an der Moorweide los, fing schon an, dass im Atlantik eben die Fenster, die Leute saßen da ganz nett und aßen ihr Essen und da flogen die Steine rein, die sprangen schreiend auf, Polizeikette, konnten erstmal gar nichts machen, es war wüst und dann ging es in die Schmielinski-Allee hinein, also da stand auch eine Polizeikette, die sind nur noch gerannt, weil der Himmel war schwarz vor Steinen und die konnten die Kette nicht mehr halten und diese ganze Straße wurde, und das fand ich nicht mehr schön und witzig, völlig entglast, kaputt gemacht, Scheiben ein beim kleinen Griechen vor 1000 Töpfe. Ich stand davor, ich dachte immer schon, ich wollte eine neue Spiegelreflexkamera haben, die war auch zum Greifen nahe, oder merkte ich halt, das ist Plünderei, das ist nicht mein Ding und das fand ich auch, also gerade mit dem kleinen Griechen, das fand ich nicht überzeugend. Also da merkte ich so ein bisschen, das sind nicht die Aktionen, die ich mir unter linken Aktionen vorstelle. Gerade in den 80er Jahren war ja die Militanzdebatte auch eine sehr heftig und kontrovers geführte Debatte innerhalb der linken Szene. War das so ein Punkt, wo du gesagt hast, das ist ein Moment, wo du in Distanz gehst zu dieser Szene und wo du auch sagst, ja, ich möchte irgendwie darüber hinausgehen oder ja sozusagen auf einer anderen Ebene dann mich sozusagen einer Gesellschaftskritik oder Ähnlichem zuwenden? Ja, also ich habe zu der Zeit, heute ist mir etwas älter geworden, auch zu der Zeit nicht das Problem mit der Militanz gehabt. Ich konnte es nur selbst nicht machen. Ich wusste, ich bin auch zornig und wütend, aber ich werde es nicht können, einen Stein in die Hand zu nehmen. Das Höchste war, mit einem Fahrrad zu rütteln, das auch ein Polizist in der Hand hielt. Und dann merkte ich schon, das ist nicht meine Form der Auseinandersetzung. Also deswegen habe ich das Fotografieren auch gewählt und es war für mich legitim, wenn Leute das getan haben. Nur diese Entglasungsaktion, das fand ich nicht mehr legitim. Also nicht bei kleinen Leuten, da habe ich auch gedacht, das geht entschieden zu weit. Beim Griechen, gut, hinterher wurde auch dafür gesammelt, Spenden gesammelt, dass man dem die Scheibe auch ersetzt. Das fand ich ja wieder, das ist natürlich in Ordnung. Aber es war für mich auch, dieses Gewaltding wurde irgendwann auch sozusagen zu seinem ästhetischen Akt, so im Sinne des Surrealismus auch. Und selbst, das klingt jetzt etwas zynisch und pervers oder abartig vielleicht, aber auch die Bilder von Bader und Ensslin, wie sie da im französischen Paris im Café saßen, ich habe das mehr als Filmstills, also als Filmbilder wahrgenommen und habe mich für diese Ästhetik interessiert. Heute ist es ja en vogue, da macht man irgendwelche Ausstellungen mit, aber das war es in den 80ern eben nicht. Da war die RAF einfach eine hochbrisante Sache und das zu ästhetisieren war eigentlich eher ein Affront. Aber da war für mich so der Zug, wo es so ins Ästhetische überglitt. Auch über den Surrealismus, Filme auch, Buñuel natürlich, Jodorowsky, El Topo, wo da so eine auch Gewaltthematik und auch Rebellion oder Revolutionsthematik auftauchte. Also gerade auch über Buñuel. Das waren für mich dann so die Switchpunkte, wo ich merkte, es geht viel mehr in die doch ästhetische Richtung rein. Natürlich auch über die Texte von Brecht und Sartre und Adorno sowieso, der mich eigentlich seit den 80er Jahren immer begleitet hat, mit der Dialektik der Aufklärung angefangen. Und dann natürlich auch die Hegelsche Theorie. Also das waren so dann Referenzpunkte, wo ich merkte, es geht bei mir mehr in die theoretische und vor allem ästhetische, künstlerische Richtung. Also dieses Imaginieren, das Fantastische, das Fantasievolle, auch das Ausschmücken, wie bei den Fotografien eben. Natürlich sind das keine Filmstills, sondern das sind Menschen, die halt Terrorismus, wie sagt man, betrieben haben. Und wo natürlich auch Leute zu Tode gekommen sind, erst recht bei der zweiten Generation. Aber für uns war das irgendwo auch so ein, ja, mit Imagination oder mit Ästhetik aufgeladenes Ding. Also wie im Film im Grunde genommen. Und natürlich wussten wir um die Brutalität auch dieser Aktionen. Aber da war natürlich andererseits auch in der Linken selbst so eine Grenze oder auch Diskussion eben. Diese antiimperialistische Linke, wie weit geht es eben? Kann man mit der RAF gehen, kann man es nicht? Für mich war klar, das ist als praktische Möglichkeit gar nicht machbar. Also das sind so eigentlich die Eckpunkte bei mir gewesen. Du hast jetzt quasi so einen Übergang geschildert, auf der einen Seite von der linken autonomen Szene, dann hin zu Fragen der Ästhetik. Und das finde ich interessant, genau da weiter zu fragen, weil man könnte ja erstmal sagen, das ist ein Bruch. Auf der einen Seite quasi eine politische Radikalität und auf der anderen Seite dann ja sozusagen eine Auseinandersetzung mit Ästhetik oder ja. Deswegen an dich die Frage, ist das für dich ein Bruch oder würdest du sagen, da setzt sich was fort, auch gerade auf der Ebene der Radikalität, dass es da sozusagen eine Kontinuität gibt vom Politischen in die Ästhetik hinein? Ja, das setzt sich auf alle Fälle fort, allein schon durch die Fotografie, weil ich gemerkt habe, da ist ein Actionbild, ein Bild, wo Spannung entsteht, sei es nun, dass es der Steinwurf ist oder der schwingende Polizeiknüppel, wenn ich von unten den Polizisten, der dann auch noch höhnisch unter dem Visier guckt, aufnehme und dann sehe ich das im Bild, wie es sich in der Dunkelkammer entwickelt. Da hat sich in der Fotografie eigentlich beides zusammen komponiert. Einerseits das Ästhetische über die Bildkomposition und dass es einfach ein interessantes Bild ist, aber zugleich ist in diesem Bild eben auch Politisches zu sehen. Ein bisschen auch wie der Günther Zint, der ja auch die ganzen Anti-AKW-Sachen also minutiös fotografiert hat, also da komme ich gar nicht mit, da will ich mich auch gar nicht dran messen, das ist ein großartiger Dokumentarist, aber mir ging es dann auch bei diesen Fotos eigentlich so weit möglich auch um nicht nur um eine dokumentarische Perspektive, sondern auch ästhetisch oder interessant darzustellen. Ob es nun geglückt ist, ist eine zweite Frage, aber es war zumindest der Versuch, der mich so ein bisschen getrieben hat. Und insofern ist es für mich keine Trennung gewesen, sondern es gehörte immer zusammen. Auch über die Texte von Brecht natürlich und auch bei Adorno. Weil bei Adorno ja eben auch wieder diese Skepsis gegen das unmittelbare Eingreifen vorliegt. Also gerade zur Zeit des Studentenprotestes 68, 69 hat sich Adorno ja auch sehr bedeckt gehalten. Und gesagt, was ich mache, sind Denkmodelle, aber keine Handlungsanweisungen für die Revolution, die so unter diesen Bedingungen sowieso nicht stattfinden kann. Allein schon deswegen, weil man es klassisch nach Marx nimmt, kein Proletariat mehr in diesem Sinne vorhanden ist. Oder wenn es vorhanden ist, ist es eingekauft von der Sozialdemokratie und freut sich eigentlich, dass es gute Dinge hat und Fernsehen gucken kann, Fußball gucken kann. Zynisch könnte man sagen, dass die Sozialdemokratie das verwirklicht hat, was die Arbeiterbewegung immer wollte, nämlich am Bürgerlichen zu partizipieren. Das wäre zumindest ein Aspekt, der sozusagen nicht revolutionäre Aspekt. Und das sind alles Dinge, die ich auch irgendwo durch diese Adorno-Schiene damit im Blick hatte. Auch ein skeptischer Blick auf beide Seiten. In dem Sinne auch wieder eine Beobachterposition, in der ich mich eher sehe als Teilnehmer. Ich denke, dass wir sozusagen über den Punkt der Revolution auch im Laufe des Gesprächs nochmal drauf kommen zu sprechen. Ich würde gerne nochmal an dem einen Punkt weiterfragen, weil du ja beschrieben hast, dass du über die Fotografie quasi selber auch einen Zugang oder einen praktischen Zugang zur Ästhetik quasi hattest. Auf der anderen Seite hast du jetzt auch Adorno erwähnt, und das ist ja was, was man auf deinem Blog auf jeden Fall mitbekommt, dass du ja sozusagen dich sehr intensiv theoretisch auseinandersetzt, eben mit ästhetischer Theorie, auch mit Kunstgeschichte, Literaturgeschichte. Und das fände ich interessant, das nochmal so zu fragen, inwiefern denn ästhetische Theorie und eine Auseinandersetzung mit Kunst und Literatur und anderen Gattungen der Kunst, inwiefern das für dich auch entscheidend zusammenhängt mit Gesellschaftskritik oder wie es eben zusammengeht? Also es geht halt zusammen, weil im Kunstwerk natürlich immer unfreiwillig sich Gesellschaft niederschlägt, ob der Künstler es will oder ob er es nicht will. Allein schon, weil er in seiner Zeit arbeitet, seine Zeit wahrnimmt und selbst das unpolitischste Kunstwerk, wenn Peter Handke einen Spaziergang beschreibt, da ist nichts, erstmal auf den ersten Blick gar nichts Politisches dran, aber trotzdem ist es sozusagen so eine ästhetische Imagination, die da vorgenommen wird. Und dort fließt eben auch diese Gesellschaft ein, meinetwegen das Kontemplative, wo Kunst sozusagen dann natürlich auch so einen Rückzugsraum bildet, aber auch, wenn man auf Kafka nochmal zu sprechen kommt, der ja nun überhaupt nicht unmittelbar politisch gewesen ist. Und trotzdem enthalten diese Texte ungeheure Sprengkraft über Begriffe wie Verdinglichung und Entsubjektivierung, dass es im Grunde ein Individuum vorgezeigt wird, das überhaupt gar keins ist. Also fensterlose Monaden könnte man so mit Adorno, Leibniz, diese K-Figuren bei Kafka benennen. Und da steckt natürlich auch im Kunstwerk das Politische drin, ohne dass es jetzt direkt engagiert sein muss. Also man muss gar nicht jetzt so weit gehen wie Brecht. Das kann man auch, Adorno hat das ja auch kritisiert, so der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Uy, dass Faschismus eben sich nicht äußert in den Rivalitätskämpfen von Kaffiol, also Blumenkohlhändlern. Das ist zu simpel. Und auch was Adorno dem ansonsten durchaus brillanten Chaplin-Film, Der große Diktator, vorgehalten hat, wenn Faschismus sich durch Klamauk niederringen ließe, so wäre das schön, aber das ist eben nicht so. Und da versimplifizieren politisch engagierte Kunstwerke manchmal diese Realität auch. Und da sehe ich sicherlich auch ein Problem, weswegen in meiner Diktion die nicht engagierte Kunst oftmals sehr viel engagierter ist. Also das ist eigentlich so ganz mit Adorno auch gedacht. Und insofern liegt da eigentlich dort eher mein Interesse. Oder eben wie bei den Surrealisten, dieses absolut Schockhafte, wo es eigentlich auch, natürlich geht es dem Breton auch ums Politische, aber es ist immer auch dieser Amok, den er mitdenkt, mit dem Revolver eben in die Menge zu schießen. Das ist eine ganz reale Aufforderung, auch was er in seinem zweiten surrealistischen Manifest dort schreibt. Also es ist nicht einfach nur eine Imagination, die ausgedacht ist. Man muss es sich wirklich so vorstellen. Wir erkennen das ja heute auch von den Attentaten und den Angriffen, egal von wo sie nun herkommen. Das sind politische Aktionen, die man halt zugleich natürlich irgendwie auch wieder ästhetisch verdichten kann. Ohne jetzt so weit zu gehen wie der Stockhausen, der jetzt sagt, 9-11 ist natürlich eine ästhetische Sache, wenn das Flugzeug da reinrast. Kann man so sehen, ist natürlich ein bisschen zynisch auch, ist sicherlich auch eine Frage der Perspektive. Aber was die Kunstwerke betrifft, wie gesagt, da sehe ich bei Kafka oder Beckett, oder man kann auch weiter zurückgehen, bei Hölderlin, sehr viel mehr Potenzial, obwohl gerade diese Werke nicht engagiert sind, sondern über die ästhetische Form quasi arbeiten. Du hast deine Position als eine Beobachterposition beschrieben und ich finde interessant, das auch nochmal abzugleichen mit dem Lebensweg, den du vielleicht so ein bisschen gegangen bist, weil wenn man den typischen linken Lebensweg geht, dann würde ich sagen, dann besteht das meistens darin, dass man versucht, innerhalb der eigenen Projekte quasi eine Arbeit zu finden. Oft sind das dann sozusagen Strukturen von Selbstausbeutung und es ist auch eine hochgradig ideologische Geschichte, wenn man, so habe ich das Gefühl, innerhalb der Linken, gerade dadurch, dass man sich seine eigene Ökonomie quasi schafft, eigentlich keine Distanz zu seiner eigenen Klassenposition hat. Da würde mich interessieren, du bist ja sozusagen im Verlagswesen tätig, inwiefern da sozusagen bei dir ein Bezug, also oder wie dein Bezug da zu dem Beruflichen ist oder wie das vielleicht auch zusammengeht mit dieser Beobachterperspektive? Also auch im Beruflichen würde ich natürlich sagen, gut, ich muss natürlich die Arbeit machen, sonst fliegt man irgendwann raus, aber ich beobachte natürlich dort auch, aber was so die linke Sozialisation in Projekten betrifft, das war bei mir eben überhaupt nicht, da habe ich mich auch vor gedrückt, weil ich mich eigentlich nicht so gerne einbinden lassen wollte. Das fing an mit, dass irgendwelche Leute von der SDAJ, da war ich noch jung, 1980, da war ich 16 Jahre, die dann fragten, ob ich da auf das Festival nach Dortmund mitkommen wolle, dass ja immer eine tolle Stimmung sei und habe ich mir das Programm angeguckt und dachte, nee, das will ich eigentlich nicht. Und also auch dieses Genossentum, das war nicht, also ich konnte es nicht. Es ist gar nicht, dass ich jetzt mir ausgesucht habe. Es ging nicht. Und auch bei studentischen Protestaktionen, ich fand es nett oder lustig, in Anführungszeichen, bei so einem Unistreik mit dabei auch zu sein. Und nachts eben dann in irgendeinem Institut auch zu übernachten. Aber nach der zweiten Nacht ist es mir auch zu viel geworden. Die Leute schnarchen dort und ich habe irgendwann einen dicken Kopf vom Bier trinken und ich sage, jetzt will ich hier weg wieder. Also das, da merkte ich immer schon, ich kann es nicht, mich kriegt man da nicht so einfach rein. Oder auch in Hamburg die Rote Flora. Ich war da einmal mit einer Freundin drin, weil da so ein Ökomarkt zum Einkaufen war mit Biogemüse und so. Da ging es in einen Keller hinab und ich fand das also ganz, das klingt jetzt gemein, aber ich fand das ganz gruselig und so, ja, auch so unhübsch und dachte, oh Gott, hier bröckelt mir gleich der ganze Beton ins Gesicht. Und das ist zum Fotografieren, ist es natürlich wieder interessant. Aber um es mit Tokotronic zu sagen, hier leben, nein, danke, das sind nicht, also das war nie meine Zusammengehörigkeit. Auch im Karo-Viertel morgens aufzuwachen bei einer Freundin, das war alles schon ganz toll, aber ich habe auch gedacht, nur bitte nur einen Tag oder zwei Tage. Aber danach ging es irgendwo nicht mehr, weil das, ich bin auch nicht mehr jetzt großbürgerlich, das bin ich gar nicht, aber es ist eigentlich dann eine Welt, die mir näher ist. Wahrscheinlich bin ich da eher Thomas Mann als Bert Brecht. Also das, in der Roten Flora missfiel mir wirklich dieses, schon damals, schon dieses, ja, leicht schäbige, das alles so runtergerockt aussieht. Die Projekte der Leute, das fand ich interessant und da stand ich im Denken auch hinter. Getan habe ich natürlich nicht viel dafür. Das muss ich sagen. Insofern war ich in dem Sinne nicht engagiert. Ich habe, klar, gut, meine Jobs musste ich natürlich machen. Da war ich dann tätig, um Geld zu verdienen. Aber das sind also ganz andere Zusammenhänge, also keine Selbstausbeutungsszene-Zusammenhänge. Das ging wirklich im NDR Schallarchiv oder dann später im Schauspielhaushalt, im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Karten abreißen oder Bühnenaufbau machen, das habe ich nur kurz dann gemacht. Karten abreißen war bequemer. Das sind Sachen, die haben dann Spaß gemacht. Da merkte ich auch wieder, das ist meine Welt, eigentlich so die Welt vom Theater, wo ja auch Politisches stattfindet. Nur ist das natürlich klar, es ist alles ästhetisch kaschiert. Das muss man zugeben, das sehe ich auch, das weiß ich auch. Es ist auch viel sozusagen linkskulturalistisches Gerede. Also es wird links immer sehr viel geblinkt, aber ich will jetzt nicht sagen rechts gefahren, aber am Ende ist es alles auch ohne Wirkung. Also es ist immer bequem zu sagen, reihe dich ein in die Arbeit der Einheitsfront und man steht am Rand und ruft das nur und reiht sich gar nicht ein und macht gar nichts. Also das ist immer das, was ich dann auch wieder kritisiert habe. Das wusste ich auch, ich gehöre eher zu den Zuschauern, aber da muss man mit seinem eigenen Ruf natürlich auch ein bisschen vorsichtig sein gegenüber den Leuten, die wirklich engagiert die sozialen Kämpfe der Zeit führen. Und zwar auch an Punkten, wo es wehtut. Wenn man Kurdistan nimmt und die Kämpfe dort der PKK oder anderer Organisationen, die Leute, die massiv gefoltert werden und die nach Deutschland dann fliehen müssen und wo hier eben in Deutschland Genossen diesen Leuten helfen und sie betreuen. Das sind die Kämpfe der Zeit. Und davor habe ich schon auch großen Respekt. Und da weiß ich auch, das ist ein Weg, den ich so sicher nicht gehen kann. Ist jetzt der Begriff der kulturalistischen Linken gefallen. Das ist auch ein Begriff, der auf deinem Blog immer mal wieder auftaucht. Und da hast du ja eine scharfe Kritik. Das würde mich nochmal interessieren. Was würdest du als kulturalistische Linke beschreiben? Was hast du da dran auszusetzen? Im Grunde ist es so ein bisschen in die Richtung auch gehend, wie Didier Eribon das in seinem Buch Die Rückkehr nach Reims beschreibt, dass die Arbeiterbewegungen mittlerweile abgekoppelt sind von den linken Parteien. Also insbesondere von der SPD hier in Deutschland, in Frankreich eben von den Sozialisten. Seit Mitterrand hat man gemerkt, es war ein großer Jubel, als der 1980 Präsident wurde, oder 82. Und es folgte sehr schnell die Enttäuschung. Kulturalistisch sind für mich Linke, die, wie ich so vorhin schon ein bisschen beschrieben habe, am Theater ist es bequem, ein linkes Projekt zu machen. Dann macht man mit Jelinek eine Textfläche und macht die Kontrakte des Kaufmanns und thematisiert das Flüchtlingselend. Das kostet alles nichts. Und das ist schön, die Botschaft höre ich wohl, allein es fehlt der Glaube. Und das ist für mich dann auch wieder so eine pseudo-engagierte Kunst, wo ich eigentlich bei Leuten, die sich überhaupt nicht politisch verhalten oder vielleicht sogar die rechtspolitisch sind, so Michel Holberg kann man sich jetzt drüber streiten, aber da sehe ich viel mehr Potenzial und viel mehr interessante Dinge als in diesen unmittelbar engagierten Zusammenhängen. Im Journalismus kann man es ganz deutlich sehen. Ich will jetzt keine Namen von Leuten nennen, die hier eine ganze Reihe nennen könnte, die ich genau mit dem Ticket kulturalistische Linke versehen würde, die eigentlich in ihren eigenen Blasenwelten darin leben und den Kontakt zu den Leuten, auf die es vielleicht ankommt, nämlich kleine Leute klingt so von oben herab, aber die Leute, die jeden Tag zur Maloche gehen, dieser Kontakt ist völlig abgebrochen. Ob er überhaupt noch herzustellen ist, ist eine zweite Frage. aber dann so zu tun, als ob da irgendwas noch Verbindendes wäre, da sehe ich große Probleme. Und deswegen nenne ich diese Leute eben kulturalistische Linke, die sich abgekoppelt hat von linken Bewegungen und Zusammenhängen der 60er Jahre, der 30er Jahre. Gut, war natürlich auch eine andere Zeit, muss man dazu sagen. Aber es ist natürlich bequem, diese Kunst und Kultur und irgendwas mit Mediendinge zu machen und irgendwas in Bento-Journalisten-Manier, ob es nun die Taz ist oder die Zeit oder Süddeutsche, dort irgendeine steile These rauszuhauen, Clickbaiting eben zu betreiben. Und das sind Dinge, die ich kritisiere und die mich auch maßlos ärgern und stören, wo ich auch auf Facebook mich mit den Leuten auch anlege. Und dann wird man irgendwann für einen Rechten gehalten, also das bin ich nicht, aber es ist mir auch dann egal. Aber das sind Aspekte, die ich würde sagen, von links her kritisiere. Die Leute nehmen es anders wahr. Ja, das ist einfach im Groben meine Kritik. Du hast vorhin gesagt, eine Revolution ist heute nicht möglich, insbesondere deswegen, weil es heute kein Proletariat mehr gibt, wie es Marx für seine Zeit quasi konstatiert hat. Jetzt finde ich, gibt es ein paar Aussagen von dir, die auch im Widerspruch zu dieser Aussage stehen. Nämlich hast du Didier Eribon halt ins Spiel gebracht und das ist ja jemand, der eigentlich das auch stark macht, heute sich die Klassenverhältnisse wieder anzuschauen. Und es gibt einen Blogbeitrag von dir über 150 Jahre das Kapital von Karl Marx, wo du die Aktualität dieses Buches betonst. Und das auch unter anderem mit an der Klassenfrage festmachst. Wie ist denn deine Perspektive auf Klassenverhältnisse heute? Naja, die Gesellschaft ist immer noch durch Arbeit organisiert und insofern ist es falsch oder Quatsch, wenn man sagt, wir sind eine Freizeitgesellschaft oder eine Risikogesellschaft. Das sind allenfalls marginale oder Teilaspekte, aber immer noch ist der Begriff der Arbeit zentral. Und das Problem ist sicherlich die Entsolidarisierung innerhalb der Gesellschaft und dass es in dem Sinne dieses Klassenbewusstsein der Leute nicht mehr gibt. Wenn man heute jemandem sagt, du bist Arbeiter, dann guckt er einen mit großen Augen an. Entweder er ist Facharbeiter und sagt, ich bin doch kein Arbeiter, oder er ist arbeitslos. Auch das ist ja nochmal etwas, was man mit hineinbringen muss in diese Thematik. Die Leute, die im Prekariat abgehängt sind und die gar kein politisches oder wenn sie politisches Interesse haben, oftmals ein eher schlechtes, in rechten Organisationen sich manifestierendes Interesse ist. Also da sehe ich die Probleme. Ich wüsste da jetzt auch keine Lösung, wie man das erreicht. Vielleicht ist es also im Osten von Deutschland durch die Linkspartei noch am ehesten möglich, dass dort die, hier viele Wähler gab dann auch gerade nach der Wende am ehesten also möglich, dass über soziales Engagement und über das direkte Vorortsein der Leute etwas erreicht werden kann. Dass man eben in Bitterfeld tatsächlich ist und guckt, was die Probleme der Leute sind. Und deswegen war dieser eine Bericht in der Zeit auch sehr gut, wo eine Journalistin tatsächlich da mal hingefahren ist und nicht von Berlin aus, vom Schreibtisch aus über Bautzen oder irgendwas berichtet, wo man nie gewesen ist, wo man nie mit den Leuten gesprochen hat. Und das hat diese, ich glaube Katharina Lobenstein oder so ähnlich hieß die Journalistin, das hat die gemacht, die ist nach Bitterfeld gefahren, hat mit den Leuten gesprochen. Und nicht anders geht das. Und da sehe ich auch noch die einzigen Chancen eben in der Linkspartei, die das tatsächlich tut, die für die Leute da ist. Die Sozialberatungen macht in den Parteibüros. Ich will jetzt nicht für die Linke trommeln. Auch dort gibt es Leute, wo ich mich einen Kopf fasse. Den Namen Julia Schramm. Aber es gibt trotzdem Leute, die so engagiert sind und so viel dort an der Basis tun. Also da sehe ich tatsächlich noch eine Hoffnung und Möglichkeiten. Aber nicht, indem man in der Zeit irgendeinen oder in der Taz irgendeinen Bericht heraushaut, wo man den Leuten eher dreifach vor den Kopf eigentlich haut. Und wenn man den Leuten achtmal sagt, ihr seid Nazis, ja, dann sind sie es irgendwann auch. Und dann sagt doch der letzte Gutwillige, wenn ihr uns so seht in eurem fernen Berlin, dann ist es wohl auch so. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, die Differenz zwischen Stadt und Land. Was vielleicht auch nochmal in den Blick genommen werden müsste, dass auf dem Land die Dinge nämlich ganz anders aussehen als in der bequemen Berliner, Kreuzberger, Friedrichshainer, Prenzlauer Bergischen Blasenwelt. Also das ist für mich auch nochmal ein Aspekt. Da sind wir wieder bei der kulturalistischen Linken, die aus ihrem eigenen Saft sozusagen gar nicht mehr herauskommen und zu den Leuten hingehen. Gut, tue ich auch nicht, kann man mir jetzt auch vorwerfen, aber ich kriege das immer noch irgendwo in den Blick mit hinein. Und ich tue nicht so, als ob ich jetzt hier die große linke Politik mache, indem ich Sprachbereinigungen mache oder engagierte Dinge betreibt, wo man sich fragt, wozu wird das eigentlich gemacht? Wo ist da noch die große gesellschaftliche Relevanz, wenn man ein Gedicht von der Häuserwand jetzt entfernt, wie jetzt gerade an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Das sind für mich nicht die relevanten gesellschaftlichen Fragen und Probleme. Insbesondere, wo wir immer noch Hartz IV haben und wo die sozialen Verwerfungen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, auch das muss man ja nochmal sehen, ungeheuerlich eigentlich sind. Weil wir dann nämlich auch noch bei einer Perspektive sind des Globalen und des Nationalen, wo ja sich auch nochmal eine Differenz aufmachen lässt. Also in Afrika sieht es auch, was Revolutionen betrifft, soziale Revolutionen betrifft, ganz anders aus als in den meisten Ländern Westeuropas. Also es wäre jetzt ein bisschen weiter Bogen vielleicht, aber auch eher assoziativ. Aber das sind so die Aspekte, die mir zu diesem Themenbereich erstmal durch den Kopf gehen. Du hast die Linkspartei erwähnt und da könnte man ja sagen, okay, das ist halt, die greifen eigentlich das auf, was die alte Sozialdemokratie sozusagen wieder gemacht hat. Also oder dann gibt es halt quasi links von der SPD hier in Weimar, hier in Deutschland eine Sozialdemokratie, um da nochmal sozusagen auf die Revolution zu kommen, weil da ist ja vielleicht auch nochmal ein Unterschied zwischen Sozialdemokratie und revolutionärer Bewegung. Man könnte vielleicht so eine Gemengelage aufmachen, zu sagen, auf der einen Seite gibt es eine geschwächte Linke, die auch in sich parzelliert ist, die kulturalistisch geworden ist und die genauso Teil vom Entsolidarisierungsprozess in der Gesellschaft ist. Das als die eine Diagnose, wo man auch sagen kann, es gibt irgendwie zurzeit eine Übermacht der Verhältnisse und wenn man irgendwie sozusagen sich diese Art der kapitalistischen Verwertungsherrschaft anschaut, dann sitzt die trotz aller Krisen im Moment relativ fest im Sattel. Auf der anderen Seite kann man sehen, dass sozusagen seit Mitte der 2000er Jahre es weltweit eigentlich an den verschiedensten Ecken der Welt immer wieder diverse Aufstände gibt. Wenn man an den arabischen Frühling denkt, wenn man an verschiedene Aufstandsbewegungen in Frankreich oder in England oder auch in Schweden denkt, da würde sozusagen mich nochmal als kompakte Frage interessieren, quasi inwiefern würdest du sagen, ist heute eine Revolution möglich? Inwiefern ist sie nötig? Inwiefern hat man da überhaupt eine Perspektive drauf? Also da wäre schon interessant, die Differenzen zwischen Deutschland und Frankreich aufzumachen. In Frankreich gehen die Leute sehr viel gezielter auf die Straße und auch sehr viel breiter aufgestellt. Das fehlt mir hier in Deutschland ein wenig. Nach Hartz IV gab es kaum einen Aufschrei. Es gab irgendwelche Montagsdemonstrationen, da haben so wenig Leute dran teilgenommen, dass es überhaupt keine Relevanz gehabt hat. Und es waren die Aktionen auch derartig latschig, typische Latschdemos eben, die niemanden hinterm Tisch hervorholen. Das heißt also nicht, dass man jetzt mit aller Macht ein Stadtviertel verwüstet, sondern dass man fantasievolle Aktionen plant, die dann auch in die Medien kommen. Das heißt, es geht im Grunde auch um eine mediale Präsenz und sozusagen Diskurse zu etablieren. Und das ist in Frankreich sicherlich eher möglich, auch wenn am Place de la République Hundert- oder Zehntausende stehen, die dort etwas machen. Und da sehe ich die Möglichkeiten der Revolte zumindest. Und wie sich Dinge ändern, ist es schwierig zu sagen. Ob es nun eher ein evolutionärer Prozess ist, ich glaube immer mehr an eine evolutionäre, langsame Veränderung. Deswegen, grob gesagt, könnte man natürlich sagen, die ganzen Forderungen der Arbeiterbewegung sind alle erfüllt. Wer will, kann zur Universität gehen, trotz aller Klassenverhältnisse, die wir haben, also zumindest in der BRD. Man kann durch seine Arbeit, reich wird man durch Arbeit sowieso nicht, aber man kann sich ein kleines Häuschen leisten oder konnte damals noch, heute sieht es wieder anders aus. Also zynisch könnte man sagen, die Arbeiterbewegung hat das erreicht, was sie erreichen wollte. Und klar, man kann natürlich den Marx des Gothaer Programms nehmen, der das eben genau, diese Sozialdemokratisierung auch der Linkspartei, kritisiert hat. Das ist sicherlich nochmal ein anderer Aspekt. Aber ich weiß da auch keine Antwort eigentlich, was die Frage nach einer sozialen Revolution betrifft. Ich bin ja eh nur Beobachter, von daher muss ich ja das nicht dran teilnehmen. Muss ich auch nicht machen. Aber ich denke, dass das eher in Ländern mit sehr prekären Verhältnissen möglich ist, wo auch die Arbeiter, die Leute, die arbeiten, noch eine andere Solidarisierung möglicherweise haben und ihre Kämpfe gemeinsam organisieren. Und das gehört dazu, dass man am Ende Kämpfe organisiert. Wie das hier in der BRD gehen soll, wo jeder ein Auto fährt und es jedem halbwegs gut geht, weiß ich nicht. Also deswegen sehe ich in den westlichen Ländern wenig Potenzial. Frankreich ist vielleicht ein Protestpotenzial, wo dann der Macron eben vielleicht wieder zurückrudern wird müssen, aber das sind alles Sachen, die immanent im System sich austarieren, ohne das System zu überwinden oder um den Gegensatz, wie es so früher klassisch hieß, von Arbeit und Kapital grundsätzlich in Frage zu stellen. Der wird nicht in Frage gestellt oder wird vielleicht in Frage gestellt, aber er wird nicht geändert. Es bleibt bestehen. Es ist immer die Sozialdemokratisierung. Im Grunde das klassische Mitbestimmungsmodell. Gebt uns auch ein bisschen was vom Kuchen ab, dann sind wir auch nicht böse und machen auch schön weiter, weil der Kuchen schmeckt ja euch auch ganz gut. Vielleicht ist es menschlich, das weiß ich nicht, aber das sind so die Dinge, die ich kritisch beobachte. Und da bin ich dann wieder auch ganz bei Adorno, eher als bei Marcuse. Und vielleicht gehen wir da sogar fast schon zu Schiller zurück, um eine, oder auch auf Goethe zurück, der ja für die Revolution gar nicht viel übrig hatte, wo es eigentlich eher um eine ästhetische Erziehung des Menschen geht. Und insofern sind wir da wieder beim evolutionären Wandel. Wandel durch Bildung würde ich es jetzt nicht nennen, das klingt wieder auch so sozialdemokratisch. Aber um überhaupt Subjektivität und ein emphatisch denkendes Subjekt auszubilden. Das ist ja das, was Adorno eigentlich in seinem Philosophieren antreibt. Und in ganz anderer Weise eben auch Leute wie Foucault oder Derrida in Frankreich. Also obwohl die eben sozusagen diesen Subjektbegriff durchstreichen, aber trotzdem steckt da etwas von einer, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Autonomie mit drin. Ein Freiwerden zu etwas hin, was noch gar nicht ist. Man könnte es auch so mit Marx wieder sagen, wir können über diesen Begriff der Freiheit, das, was dort sein könnte, gar nicht nachdenken und es auch gar nicht benennen, weil wir dafür die Begrifflichkeiten gar nicht haben. Adorno würde das sozusagen so als diesen messianischen Schleier oder die schwarz verhüllte Utopie bezeichnen. Dorthin zu arbeiten, das wäre eben die Aufgabe einer, auch der Kunst vor allem oder überhaupt der Erfahrungen. Die Erfahrungen sozusagen, dass man überhaupt wieder Erfahrungen machen kann und die mehr sind als nur, ich gehe heute shoppen oder ich sehe heute mal mir die netten Herbstblätter im Wald an. Also da sehe ich das produktive Potenzial eben der Adornischen Theorie und dazu gehöre ich eben auch der Kunst. Ich glaube, ich würde dir in einem Punkt widersprechen, den du gesagt hast, nämlich, dass die Forderungen der Arbeiterbewegung in Deutschland erfüllt sind. Ich glaube, man kann da auf zwei Ebenen widersprechen. Die eine Ebene wäre zu sagen, im europäischen Vergleich hat Deutschland den größten Niedriglohnsektor. durch Hartz IV. Und wenn man sich zum Beispiel auch den Pflegesektor anguckt, auch verbunden mit der Pflegekrise, die da konstatiert wird, findet da ein Unmaß an Ausbeutung statt. Also an Anlässen für Protest und Aufstand mangelt es, glaube ich, auch hier in Deutschland nicht. Und dann auf der anderen Ebene, eine zentrale Forderung der historischen Arbeiterbewegung, würde ich sagen, ist mitnichten noch und noch nie erfüllt gewesen, nämlich das ist die Forderung nach der klassenlosen Gesellschaft. Also da würde ich dir auch gar nicht widersprechen. Das, was du gerade am Anfang angeführt hast, das ist absolut völlig richtig. Mit erfüllt meine ich nur sozusagen so ein Basic-Satz, wie es eben in den 1860er Jahren nicht erfüllt war, wo tatsächlich hart gekämpft werden musste, um diese basalen Dinge. Aber diese Widersprüche, die du gerade genannt hast, die sind heute ganz klar vorhanden und es ist schlechter als in den 70er Jahren. Man könnte sagen, so das, was ich gerade genannt habe, war eigentlich so das klassische sozialdemokratische Modell der 60er, 70er Jahre. So wie ich es auch aus meiner Sozialisation kenne. Ich bin in einem Viertel aufgewachsen, wo ja, Arbeiter, Angestellte, kleine Leute, normale Leute gelebt haben, die langsam zu Geld gekommen sind. Die haben vor Taunus gefahren und sind dann eben ins Reihenhaus gezogen. Waren aber ganz normal irgendwo im Hafen gearbeitet oder in irgendeinem Betrieb. Also das meine ich damit. Aber was du gesagt hast, was Hartz IV betrifft und was Marx so die Pauperisierung nennt, das sind ganz, ganz wesentliche Probleme. Und wo man immer wieder versucht, sozusagen eine industrielle Reservearmee in der Rückhand zu haben, um alles zu drücken. Also diese Ausbeutungsverhältnisse, und die sind auch in Deutschland ganz klar vorhanden. Also deswegen, da widerspreche ich überhaupt nicht. Das sehe ich also ganz genauso. Ich hätte vielleicht eine abschließende Frage, die sich ein bisschen von allen anderen Fragen unterscheidet, nämlich nach deinem Pseudonym. Nikolai Versarin ist, soweit ich weiß, einer der sowjetischen Generale, die Berlin mitbefreit haben. Was für einen Bezug hast du dazu? Wie bist du dazu gekommen, dir dieses Pseudonym auszuwählen? Ich hatte irgendwann, wollte ich bei jemandem im Blog kommentieren und ich dachte, unter meinem richtigen Namen will ich es erstmal nicht machen und habe dann überlegt, ja, es musste ja relativ schnell gehen, weil ich den Kommentar jetzt auch nicht in 8 Jahren oder 8 Tagen abschicken wollte. Schossen mir irgendwelche Assoziationen durch den Kopf. Plötzlich war ich beim amerikanischen General Patton. Dachte ich, nee, das kannst du nicht machen, das ist ja ein Reaktionär. Oder Omar Bradley schoss mir durch und dachte ich, nein, nimm doch die Russen. Und du bist in Berlin, wer hat Berlin befreit? Naja, das war Versarin mit seiner Kampfarmee. Und ist einer der Ersten, der reingestoßen ist, vom Faschismus befreit hat. Und er hat für die Stadt ungeheuer viel getan, weil er den kulturellen Sektor wieder etabliert hat. Und da dachte ich, das ist der Name eigentlich. Leider sehr früh ums Leben gekommen durch einen Motorradunfall. Deswegen dachten eigentlich, ich würde Motorrad fahren. Ich fahre überhaupt kein Motorrad. Ich mag Motorradfahren nicht. Also, aber vielleicht durch diesen Kulturbegriff, der gepaart ist mit militärischer Macht, um gewisse Dinge durchzusetzen. Was ja auch für, wo wir wieder bei der Revolution sind, was eben erforderlich ist. Eine organisierte militärische Macht, die einer anderen militärischen Macht entgegentreten kann. Nur so lässt sich das eine mit dem anderen ablösen. Und das geht eben nicht durch Hurrarufe und irgendwelche, ja, der Regierungschef XY muss wegrufe. Und so kam mir dieser Versarin eigentlich in den Sinn. Und ich dachte, das ist eigentlich ein schönes, auch vom Klang her ein schönes Pseudonym. Und da viele Blogger eben zu der Zeit auch unter Pseudonymen geschrieben haben, dachte ich, mache ich es doch auch einfach. Also, wobei ich jetzt auch nichts dagegen habe, wenn man jetzt meinen Klarnamen enttarnt oder enthüllt. Das ist ja auch kein Geheimnis und kein Problem. Aber ich fand diese Doppelexistenz unter zwei Namen eigentlich ganz, ganz angenehm. Eine bewaffnete Streitmacht der Kultur jenseits des Kulturalismus. Vielleicht könnte man das so zusammenfassen. Ja. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, bitte. War ein schönes Gespräch. Ich bedanke mich auch für die Einladung, auch in die ACC-Galerie, dass ich hier dort vortragen durfte. Danke. We'll be right back. sind jetzt im Nachgespräch noch drauf gekommen, dass wir quasi eine ganz wichtige Frage noch vergessen haben, nämlich ein wichtiger Einfluss, wie du sagst, bei dir ist auch die Punk-Ästhetik gewesen und du bringst gerade das auch zusammen, was ich besonders interessant finde, mit dem destruktiven Charakter von Walter Benjamin. Was für einen Bezug hast du denn zu Punk-Ästhetik gehabt in deiner Vergangenheit oder überhaupt auch immer noch? Also jetzt ist es nur noch, dass ich die Musik ab und zu höre, aus vielleicht sentimentalen Gründen. Aber damals war es Anfang der 80er doch ganz, ganz wesentlich ein Bestandteil auch der Kunst und der Kultur. Also über einstürzende Neubauten eben dieses Moment der Destruktion des Schwarzen und auch des Kraches, dass man es also auch akustisch und nicht nur visuell macht. Und das aus diesem Grunde war der Punkrock für mich wichtig, der nun 76, 77 so was anfing, gab ja schon Vorläufer, aber manche sagen, gut, in 85 war er dann schon wieder am Ausklingen, was irgendwo auch stimmt, aber diese Ästhetik war, wenn man sich sozusagen auch auf der Ebene der Reflexion damit beschäftigt, insofern wichtig, weil es ja auch zurückreicht eben in den Dadaismus, wo auch wieder eine bürgerliche Kunstauffassung zerstört wurde. Heute ist es vieles zur Attitüde geworden. Das war es damals nicht. Damals konnte man tatsächlich mit solchen Sachen noch sozusagen ein provokatives Moment aufziehen, auch in der Kunst. Das ist heute ganz sicherlich so nicht mehr der Fall. Es ist so institutionalisiert, dass der wahre Charakter schon an der Nasenspitze abzulesen ist. Und das war damals nicht so. Das ging ja auch zusammen. Das Kunst machen, Musik machen. Gut, ich bin nun selbst kein Musiker, aber ein Zuhörer dann. Und sozusagen so eine Lebensform dazu finden, wo sich die Dinge mischen. Also da geht es dann auch nicht nur um das rein Ästhetische, sondern auch um eine Lebenspraxis, die man dort anwendet. Und in dem Sinne sicherlich auch Walter Benjamin mit diesem destruktiven Charakter erst einmal Dinge auch zu zerstören, um sie wieder aufbauen zu können. Natürlich sind es auch wieder dann imaginäre Konstrukte, das muss man sich dann auch wieder klar machen, weil wir haben ja nichts in dem Sinne real, die Gesellschaft umgekrempelt, verändert. Wir haben ihr etwas hinzugefügt oder die Leute, die da diesen Punk gemacht haben, haben der Gesellschaft was hinzugefügt, was heute institutionalisiert ist, nicht? Also muss man das auch wieder im Nachgang dann kritisch sehen und da ist dann auch wieder Adorno recht zu geben, die Kulturindustrie kriegt sie alle, nicht? Und holt sie auch alle irgendwo wieder ein. Wenn dann der Kaufhof dann schon 85, 86 mit der Punk-Ästhetik wirbt, dann weiß man, die Sache ist verloren, nicht? Da muss man eigentlich umschwenken und Popper werden oder sowas. Haben ja auch einige gemacht, das haben die Leute beim Punk dann gar nicht verstanden, wenn dann Palais Schaumburg aufgetreten ist, die eigentlich aus einer auch ganz ähnlichen Ecke gekommen sind, aber die eben aussahen wie ja, eine Mischung aus gestylten Neonazis und Poppern. Das ist halt dann natürlich bei den Hardcore-Punks überhaupt nicht gut angekommen. Selbst die Neubauten haben ja dort schon Probleme ausgelöst, weil sie eben nicht dieses 1, 2, 3, 4 und dann geht die übliche so Krass-Band-Musik dann ab, ne? Also das ist so ein für mich ein ganz, ganz wesentlicher Hintergrund, eben auch im Ausblick auf Dadaismus und Surrealismus natürlich. Gerade der Surrealismus als politische Bewegung. Und das auch beim Punk. Wir waren sicherlich da eher intellektuelle Punks, die natürlich bestimmte Filme, dann Jodorowsky, El Topo, solche Geschichten, was ich vorhin schon erwähnt hatte, die fallen natürlich damit hinein in diese Ästhetik. Vielleicht dazu auch noch eine Frage, weil Punk ist ja oft für tot erklärt worden und du hast es jetzt auch erwähnt, sozusagen die Institutionalisierung des Punk. Dann gab es aber immer wieder diese Gegenbewegung zu sagen, Punk's not dead. Und das ist ja was beim Dadaismus auch da ist, der sozusagen sich selbst für tot erklärt auch quasi wiederum. Jetzt haben wir eine Zeit, die ja vielen auch erscheint wie eine neue Zeit der Dekadenz. No Future ist eine der Parolen des Punk. Heute hat eigentlich keiner mehr eine Zukunftsperspektive. Ist heute nicht wieder sozusagen eine Zeit, wo Punk als lebender Toter quasi ganz gut wieder reinpasst? Sicherlich. Wobei die Musik eben, es ist natürlich dann eine Wiederholung dessen, was damals so gewesen ist. Also ob es eine andere Form der Musik gibt oder der Punk sich da weiter, das weiß ich nicht, ob er es überhaupt kann. Zukunft, also als Lebensform ganz sicherlich, wo sich eben sozusagen Kunst, Musik, Leben verquicken, da sehe ich ganz klar auch ein Potenzial, wie weit eben sich das mit anderen, auch mit elektronischen Medien paaren kann, das wäre ja auch nochmal eine Frage, weil wir ja weiter sind als in den frühen 80er Jahren, wo es gerade mal anfing mit dem Computerwesen, mit dieser Form der Technik, die ja heute ganz anders ausgeprägt ist. Sozusagen im Zeitalter einer medialen, nochmal ganz anderen Reproduzierbarkeit von Tönen. Aber das sind natürlich wieder auch ästhetische Perspektiven, aber das vermischt sich sicherlich. Jugendkultur hört ja auch nicht auf. Das ist ja klar, die Retrowellen sind momentan sehr stark, aber das ist halt auch eine Form des Patchworks, dass sich Dinge auch mischen wiederum und dadurch oder da heraus auch wieder etwas Neues oder anderes entstehen kann. Also es wiederholt sich in dem Sinne ja nicht. Aber wie heutige Punkbands ticken, das weiß ich nicht. Also da bin ich auch gar nicht mehr am Puls der Zeit. Also wäre auch vermessen, wenn ich dort, wo 18-Jährige sind, da kommt ein 53-jähriger Mann dann rein, die Leute denken, der sucht seinen Sohn, der alte Herr dort, oder er ist Zivilfahnder und wird man rausgeschmissen. Und das muss ich eben auch nicht haben. Also von daher bin ich dann auch schon ein bisschen entkoppelt. Und die Zeiten sind ja auch vorbei. Und ich finde es auch mal affig, wenn man als 50-Jähriger noch als auf Berufsjugendlicher macht und so tut, als ob man irgendwie noch dazugehört. Jede Jugend hat ihre eigene Zeit und unsere Zeit ist abgelaufen. Das ist schön, dass man auch irgendwie in Kontakt bleibt und irgendwo einander zuhört. Das halte ich für wichtig. Aber dafür gehe ich dann doch in andere Institutionen. Also das Theater ist mir dann doch lieber oder die Oper als ein runtergerockter Punkschuppen, obwohl ich da auch nichts gegen habe. Wenn ich da bin, bin ich halt da. Meist werde ich dann von Freunden dahin geschleppt zu solchen Sachen und komme dann eben auch mit. Ne? Also das wäre so mein Bezug. Aber deswegen kann ich dazu wenig sagen, was in der Musik selbst heute möglich ist und wie die Jugendbezüge dort, also das müssen die Leute selbst im Grunde ausmachen. Und ich kann es nur beobachten und sehen, was da so geschieht. Ne? Ja. Ihr hörtet die Oktoberausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge, heute mit einem Gespräch mit Nikolai Bersarin. Bersarin betreibt einen Blog, auf dem er einige seiner Überlegungen in regelmäßigen Abständen niederschreibt. Dieser Blog ist zu finden unter bersarin.wordpress.com. Außerdem fotografiert Bersarin immer wieder, auch diese Fotos zeigt er hin und wieder auf seinem Blog. Bersarin hatte am 21. September in der ACC-Galerie Weimar einen Vortrag über Franz Kafka gehalten. Dieser Vortrag fand statt im Rahmen der Weimarer Veranstaltungsreihe Kunst, Spektakel und Revolution. Alle Informationen zu dieser Veranstaltungsreihe findet ihr unter spektakel.blogsport.de. Und im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe findet am Donnerstag, den 19. Oktober, die nächste Veranstaltung statt. Am 19. Oktober wird Till Gartmann zu Gast in Weimar sein und Till Gartmann wird da eine Performance aufführen, in der sich alles um Protestsongs dreht. Diese Performance findet statt im Atelier der Fakultät Gestaltung der Bauhaus-Uni in der Geschwister-Scholl-Straße 11, etwas versteckt hinter dem Studentenwohnheim gegenüber vom Hauptgebäude der Bauhaus-Uni. Für Hörerinnen und Hörer in Weimar heißt das, ihr könnt euch jetzt gleich losmachen, um diese Performance zu besuchen. Auch hier findet ihr alle nötigen Infos unter spektakel.blogsport.de. Wutpilger Streifzüge hört ihr an jedem dritten Sonntag ab 21.30 Uhr auf Radio Korax, an jedem vierten Donnerstag ab 18 Uhr auf Radio Lotte, beim FSK in Hamburg an jedem vierten Sonntag ab 14 Uhr. Die Musik in dieser Ausgabe kam von Johnny Kurt vs. Hank the Tank. Am Mikrofon verabschiedet sich für dieses Mal Lukas Hohlfeld. Sagen Sie jetzt nichts und hören Sie zu. Hier kommt Action 2, die knallharte Action-Komposition. Immer auch im schwarzen Block mit drin, weil es dort ja die beste Musik gab. Und es gab einen ungeheuer großen Protest, es ging an der Moorweide los, fing schon an, dass im Atlantik eben die Fenster, die Leute saßen da ganz nett und aßen die Essen und da flogen die Steine rein, die sprangen schreiend auf. Polizeikette konnten erstmal gar nichts machen, es war wüst. Und